Zu Hause ist es doch am schönsten. In Ochalo, am Ufer des Sees Genezareth in Israel, haben Archäologen eine solche Siedlung entdeckt. Sie ist etwa 23.000 Jahre alt und umfasst 6 Hütten aus Zweigen und Gräsern mit je einer Lagerfeuerstelle davor. Wahrscheinlich hat es nur ein paar Stunden gedauert, sie zu errichten. Außerdem haben die Forscher zahlreiche Steinwerkzeuge, ein paar Knochen und sogar einen Komposthaufen mit Essensresten gefunden. Aus diesen Abfällen konnten sie schließen, was die Einwohner von Ochalo so auf ihrem Speiseplan hatten. Reptilien, Vögel, Gazellen, Wild, 8 unterschiedliche Fischarten, verschiedene Früchte und Gemüse und Pflanzen wie wilden Weizen, wilde Gerste und wilde Mandeln. Die Hütten waren offenbar eine ganze Weile bewohnt gewesen, bevor sie irgendwann niederbrannten. Vielleicht war das ein Unfall. Vielleicht hatten die Bewohner von Ochalo aber auch einfach beschlossen, weiterzuziehen. Kurz nach ihrem Weggang überflutete der See die Siedlung und bedeckte sie mit einer dicken, lehmigen Matschschicht. Und das war ein Riesenglück, denn als der Matsch trocknete, konservierte er alles, was die Bewohner zurückgelassen hatten. Nur deshalb wissen wir heute, wie es vor 23.000 Jahren in Ochalo aussah und was sich alles im Dorfkompost befand. Der Großteil der Menschen lebte damals in kleinen Siedlungen wie Ochalo, von denen es vermutlich Tausende rund um den Erdball gab. Leider sind die allermeisten von ihnen spurlos verschwunden. Die Äste und Gräser, aus denen die Hütten gebaut waren, sind verrottet. Die Essensreste wurden von Schakalen und Ameisen gefressen. Wenn Steinzeitobjekte bis heute überdauert haben, dann meist tief im Inneren von Höhlen, geschützt vor Wind und Wetter, Ameisen und Schakalen. Die Menschen haben also tatsächlich hin und wieder Höhlen aufgesucht, aber sie haben nicht dauerhaft darin gelebt. Sie waren keine Höhlenmenschen. Stell dir mal vor, unsere Erde wird irgendwann von einem Asteroiden getroffen, der alles zerstört, was wir gebaut haben. Häuser, Schulen, Fabriken, Museen. Nur die U-Bahn-Tunnel bleiben heil. Dann wären die Graffiti, die Linienpläne und die Plakatwände in den U-Bahn-Stationen das Einzige, was von unserer Kultur übrig bliebe. Falls in ferner Zukunft superschlaue Ratten die Welt beherrschen, was würden deren Archäologen wohl über uns denken? Würden sie uns Tunnelmenschen nennen?